An einem dieser heißen, schweißtreibenden Sommerabende, an denen man sich nicht allein möglichst aller Kleidungsstücke, sondern gleichwohl seiner Haut entledigen möchte, da die Hitze schwül und unerbittlich in den Räumen steht und, obwohl alle Fenster weit geöffnet, einfach nicht entweichen will, hatte ich mich mit einem Glas Wasser, mir von der Nachtluft ein wenig Kühlung versprechend, auf dem Fensterbrett eines der zur Straße hinausgehenden Fenster niedergelassen, als ich in der ein Stockwerk tiefer liegenden, verdunkelten Wohnung im Haus gegenüber die Frau erblickte, die ihrerseits die Unterarme auf den Rahmen gestützt aus einem geöffneten Fenster auf die Straße hinunterschaute. Ich kannte sie, denn ich sah sie beinahe täglich, wie sie in ihrer Wohnung herumspazierte, ihren Haushalt versorgte oder ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Klavierspiel, nachging. Und ich war ihr auch schon des Öfteren zufällig auf der Straße begegnet, wobei ich immer den Eindruck hatte, dass sie sehr zurückhaltend, ja scheu sei und leicht verlegen wurde, da sie meinen Blicken jedes Mal geschickt auswich, als wenn sie einen möglichen Gruß auf meinen Lippen erahnte und sich ängstlich darum sorgte, einen solchen unter Umständen erwidern zu müssen. Sie verfolgte gelassen und unbeteiligt das sommernächtliche Treiben der Straße und ihre Gesichtszüge wirkten friedlich und gelöst. Sie schien mit sich und dem Tag zufrieden und lauschte der Musik, die leise aus dem Hintergrund des Zimmers, wo sich auf einer Kommode ein Plattenspieler befand, den ich dort schon bei Tage erspäht hatte, erklang, die Straße sich sanft von deren Spektakel absetzend überquerte und solchermaßen auch mein Ohr erreichte. Die Musik kam mir, ohne den Komponisten zu kennen, bekannt vor, wohl eine Klaviersonate, die so klang, als wäre sie versucht, ein Lächeln auszudrücken. Nein, sie schien es zu sein, ein wunschloses, seliges Lächeln, das mit jedem Ton mehr und mehr seiner selbst genügte. Ein Lächeln, vielleicht das einer Frau, jedenfalls ein Lächeln, wie ich glaubte, des Triumphs. Nach einer Weile verließ ich das Zimmer, um mir aus der Küche ein weiteres Glas Wasser zu holen. Als ich zu meinem Platz am Fenster zurückkehrte, war das der Frau geschlossen, die Musik verstummt und sie selbst saß im hell erleuchteten Nebenzimmer an einem Tisch, der dort unmittelbar vor dem Fenster stand und dessen Platte der Länge nach parallel zur Unterkante des Fensterrahmens verlief, sie vielleicht sogar berührte. Plötzlich sprang die Frau auf und schlug auf einen Mann ein, der mir bis dahin, da er am Kopfende des Tisches, das von der Außenwand verdeckt wurde, saß, verborgen geblieben gewahr und den ich erst jetzt, da er versuchte, den Schlägen der Frau auszuweichen, wobei er seinen Oberkörper, den Winkel, die Angriffsfläche verkleinert, nach vorn beugte und sich schützend die Hände vors Gesicht hielt, als den Mann erkannte, den ich schon mehrfach mit der Frau zusammen gesehen und für ihren Liebhaber gehalten hatte. Die Frau hielt kurz inne, änderte oder variierte vielmehr die Art ihres Angriffs, indem sie, dem Mann ihr Knie gegen die Rippen drückend, begann, ihn, in dessen Haar sie sich nunmehr mit den Fingern festkrallte, mehrmals mit aller Kraft, mit ihrem ganzen Körpergewicht mühevoll gegen die Scheibe zu stoßen, um ihn auf diese Weise zu Fall zu bringen, wobei der auf dem Stuhl Sitzende alle Mühe hatte, nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Als sie merkte, dass sie so nichts erreichte, ließ sie von ihm ab, um einen in der Mitte des Raums stehenden Stuhl zu ergreifen und mit aller Kraft quer durch das Zimmer zu schleudern, wo er an der dem Tisch gegenüberliegenden Wand unter dem krächzenden Krachen des trockenen, splitternden Holzes zerschellte. Während der ganzen Zeit beschimpfte sie ihren kaum Gegenwehr leistenden Gegner, sofern er denn für sie einer war, wovon ich nur so viel wie weg, mich nicht, hinaus und nie verstand. Er erwiderte seinerseits in etwa die Worte hören, was soll, nicht, an und auf. Nachdem der helle Klang des klirrenden Glases, das von den Flaschen und Flakons stammte, die noch kurz zuvor ein Regal geziert hatten, und nun als unzählige Scherben und Splitter auf dem Boden ein abstraktes Mosaik bildeten, verebbt war, setzte sie sich müde und erschöpft an den Tisch, legte den Kopf, das Gesicht zum Fenster gewandt, auf die Hände, schloss die Augen und schwieg. Bewegungslos verharrte sie in dieser Haltung, und nach einer Viertelstunde löschte ich das Licht und legte mich auf mein Bett, um wenigstens in dieser Nacht für ein paar Stunden zu schlafen. Schwitzend wälzte ich mich in den feuchten, einen salzigen Geruch aus strömenden Laken hin und her, bis ich mich nach einiger Zeit, eine Ewigkeit wie mir schien, wieder von meinem Lager erhob und erneut aus dem Fenster schaute. Der Mann war fort, doch die Frau saß immer noch, ohne sich zu rühren, am Tisch. Und jetzt sah ich, wie sie lächelte. Ich sah dasselbe geheimnisvolle Lächeln, das ich vorhin zu hören geglaubt hatte. Und mit einem Mal war mir, als ob ich es auch nun nicht nur sah, sondern es gleichfalls noch einmal hörte. Das Lächeln, wie ich es vorhin nannte, des stillen Triumphs.